Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr 2013. Und dabei handelt es sich, wie man nicht anders vermuten könnte, um einen Jahresrückblick. Wir wollen heute einmal zusammenfassen, was in diesem Jahr so alles passiert ist. Bei Viva, bei RTL 2 auch noch, bei EMA, bei Kaze, im japanischen Anime, beim japanischen Manga. Und was die Welt von Detective Conan sonst noch so bewegt hat. Und natürlich auch die Welt von Kaito Kid nicht zu vergessen. Und das mache ich heute nicht alleine, denn mit dabei ist auch Olli. Ja, schönen guten Tag. Und daneben begrüße ich noch meinen Stargast, das ist Kevin. Richtig, schönen guten Abend. Genau, wir werden heute zu dritt diesen Podcast bestreiten und mal schauen, was in diesem Jahr so alles Berichtenswertes passiert ist. Und da beginnen wir zunächst einmal mit dem Conancast an sich. Mhm. Wir hatten in diesem Jahr bisher 11 Themenpodcasts rausgebracht, die Themenpodcasts 57 bis 68, vor allem zu Manga-Bänden, die in diesem Jahr erschienen sind. Da hatten wir die Kaito-Kid-Bände, die regulären Bände, ein Sonderband, sogar zwei, glaube ich. Ja, zwei. Ja. Genau, die Special Black und die Special Romance Edition, wo wir noch später zu kommen. Ja, 11 Themenpodcasts und dazu noch 11 News-Podcasts. Nämlich die Ausgaben 2 bis 12, wie ihr es ja von uns kennt. Im Januar gibt es keinen News-Podcast, dafür aber von Februar bis Dezember, wo wir euch über die aktuellen News auf dem Laufenden halten. Und dieser Jahresrückblick ist sozusagen der 12. Podcast dazu, wo wir nochmal alles zusammenfassen. Das heißt, wenn ihr die letzten News-Podcasts nicht gehört habt, könnt ihr auch gerne mal hier reinhören, beziehungsweise ihr hört ja gerade schon hier rein. Und dann bekommt ihr alles zusammengefasst, was in diesem Jahr so Wichtiges passiert ist. Natürlich nicht so detailliert, aber trotzdem alles Wichtige, was in diesem Jahr passiert ist. Genau, zusammengefasst haben wir in diesem Jahr über 600 Minuten an Themenpodcast aufgenommen. Und zudem haben wir noch über 621 Minuten News-Podcast produziert. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich das mal vor Augen führt. Über 1000 Minuten Podcast. Das heißt, wenn ihr euch das alles hintereinander anhören wollt, braucht ihr 20 Stunden und 20 Minuten und dieser Podcast ist noch nicht wirklich mit einberechnet, das heißt, der kommt noch dazu. Und im Durchschnitt sind das 55 Minuten pro Podcast, die kürzeste Version war dabei 25 Minuten lang, nicht wahr, Kevin? Ja, ja, der XXS-Podcast mit Marcel. Genau, wo nur zwei Teilnehmer dabei waren und wo wir gerade schon bei den Teilnehmern sind. Ja, ich habe mal aufgeschlüsselt, wer in diesem Jahr alles bei Podcasts dabei war. Da war zu einem ich. Allen ja, Esel. Genau, ja. Muss mal sein, der Esel unterm Christbaum. Bei 11 Themenpodcasts war ich dabei, also bei allen. Und bei allen bis auf einen News-Podcast. Also ich war bei 10 News-Podcasts dabei, macht insgesamt 21 von 22 Ausgaben. Direkt gefolgt von Kevin mit 19 Teilnahmen an Podcasts. Bei allen News-Podcasts, allen 11, damit häufiger als ich. Ich war ja nur 10-mal dabei. Aber nur bei 8 Themen-Podcasts dabei, weil er die anderen 3 verschlafen hat. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also einen auf jeden Fall. Einen auf jeden Fall, ja, Kevin. So ehrlich bin ich mal. Dann haben wir noch Marcel. Er war bei 3 Themen-Podcasts dabei, also relativ wenig, wie ich fand. War ich sehr überrascht. Ja. Und dazu aber bei 10 News-Podcasts, also genauso häufig wie ich. Einmal war auch nicht dabei, macht insgesamt 13 Podcasts von den 22, auch eine sehr gute Bilanz. Aber genauso war ja einmal dann dabei, als du nicht da warst, ne? Genau, ja, und ich war einmal dabei, als er nicht dabei war. Ja, das ist dann folgerichtig, klar, also. Ja. Dann haben wir Clemens, er war bei 5 Themen-Podcasts dabei. Und bei 7 News-Podcasts, also relativ ausgewogen, immer mal dabei, mal nicht dabei, ihr werdet es mitbekommen haben, macht 12 Teilnahmen, also eine weniger als Marcel. Und dann haben wir noch Olli, der seit kurzem bei News-Podcasts dabei ist, 3-mal war dort dabei und zudem noch bei 6 Themen-Podcasts, also häufiger als Marcel und Clemens, was ich so gar nicht gedacht habe, aber Tatsache, freut mich sehr. Ja, bei Themen-Podcasts warst du ja schon immer etwas mehr dabei, ne Olli? Ja, genau, bis ich mich dann halt dieses Jahr relativ gegen Ende auch dann noch dazu entschlossen habe, an den News-Podcast teilzunehmen. Genau, ja. Und ansonsten hatten wir noch Gäste, da sind unter anderem zu nennen Benjamin, Manuel als Altmoderator, Lea, Debbie, wieder Sarah als Altmoderator und wir hatten noch einen Altmoderator. Ah, klar, stimmt, Entschuldigung. Und zudem war noch Lunell beim Podcast einmal kurz mit dabei als Audiokommentar, natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder einige Gäste bei unserem Projekt mit dazugewinnen können. Freue uns natürlich immer sehr, wenn wir andere Stimmen mit reinbekommen, die vielleicht auch andere Ansichten vertreten. Wir sind da ja häufig schon sehr festgefahren, was das angeht. Wir treten die gleichen Ansichten, haben die gleiche... Naja, die gleichen nicht unbedingt. Wir haben halt, man könnte erahnen, was unsere Ansichten sind. Beziehungsweise unsere Arten zu formulieren und zu argumentieren. Das merkt man ja irgendwann, man weiß es irgendwann. Frische Stimmen tun gut, auch uns. Wenn ihr mal Lust habt, 2014 sind wir auch wieder da, vielleicht ja auch mit euch. Genau, ja. Also ich bin auch mal sehr froh, wenn neue Stimmen mit dabei sind. Ihr kennt meine Stimme ja schon, Kevins auch, Ollis sowieso. Ja, wenn ihr mal dabei sein wollt, könnt ihr gerne mich irgendwo kontaktieren. Zum Beispiel per Mail, ps@detektivconan-wiki.com, wenn ihr noch Mails benutzt. Ist ja nicht mehr ganz so angesagt, ansonsten im Forum philipps.org oder ihr schreibt bei uns im Newsblog unter conannews.org einfach mal in den Schreikasten rechts an der Seite, da ist so ein Kasten, wo man einfach mal irgendwelche Kommentare loswerden kann, da könnt ihr gerne reinposten. Ich möchte beim Conancast dabei sein, meinetwegen. Liebe Grüße. Nehmen wir auch das. Ja, liebe Grüße noch und vielleicht ein Hallo davor. Dann, ja. Hallo noch davor, ja. Okay, gut. Dann fangen wir mal an mit dem Rückblick auf unsere Detective Conan Community. Da ist ja einiges passiert, was man so am Anfang des Jahres gar nicht erwartet hätte. Ich war selber sehr überrascht, wie sich das alles gewendet und gedreht hat. Vor allem auch durch Kevin, der da sehr viel Engagement reingelegt hat und das alles in die Wege geleitet hat, mehr oder weniger. Natürlich sind alle Teilnehmer nicht zu vernachlässigen, ist klar. Also die Erwähnung, die rührt mich jetzt. Ja, das war der Sinn dieser Erwähnung. Oh, super. Seit dem Februar 2013, also noch gar nicht so lange her, nur 10 Monate, haben wir ein neues Projekt bei uns. Neben dem Conan Cast, dem Conan Quiz, das ja auch irgendwann mal weitergehen könnte. Oh ja, wenn Marcel ein bisschen mehr Zeit hat dafür. Ich werde in Zukunft auch mal in Angriff nehmen. Wird das. Und das Conan Café wird auch irgendwann weitergehen, wenn ihr auf die dritte Ausgabe wartet. Ja, das ist ja, erst die. Genau, wenn ihr auf die dritte Ausgabe wartet, ja. Super, wartet weiter. Sie kommt irgendwann. Sie ist in Bearbeitung. Sie ist irgendwie gelogen, oder? Nee, Spaß, also sie kommt, ja. Genau, ja, die erste Ausgabe hatten wir ja im Februar. Am 1. Februar kam sie raus, genau. Die zweite war dann im Juni. Soweit ich weiß, die dritte sollte im Oktober kommen, am 1. Oktober. Jetzt steht sie noch in den Sternen. Vielleicht habt ihr Glück und sie ist schon raus. Da müsstet ihr euch mal informieren. Beziehungsweise ihr hört einfach den nächsten News-Podcast im Februar an. Da werdet ihr dann garantiert erfahren, ob ihr raus ist oder nicht. Das wird nämlich dann groß gefeiert oder auch nicht. Unerwähnt bleiben, ja. Ja. Gut, Februar ist vorbei, dann kam der März und der 16. März näherte sich, denn was war am 16. März 2008, der Papst, Kevin? Der Philipp die Füße geküsst. Nein, noch besser, die Detektiv-Conan-Community wurde 5 Jahre alt. Ich war nicht der Papst? Ach, schade. Nein, du bist Gott. Ja. Okay, ja, die Detective Conan Community hat ihr 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Das hat mich persönlich sehr stolz gemacht, dass wir schon 5 Jahre jetzt auf dem Buckel haben. Und dazu konnten wir auch ein fettes Jubiläumsgewinnspiel starten, wo sich massenhaft Benutzer beteiligt haben. Wie eigentlich bei jedem Gewinnspiel, wenn es was umsonst gibt, ist klar, beteiligen sich Leute. Aber da kommen so alle aus den Löchern gekrochen, ne? Sonst 2 Kommentare, da 100.000... Ja, ist klar. Danke, Leute. Danke, Leute, ja. Was es ja zu dem Jubiläum gab, was es bei den anderen Gewinnspielen nicht gibt, ist ein extra Podcast darüber. Genau, ja. Es gab da ausnahmsweise mal einen Podcast nicht zu einem Manga-Band, sondern zur Detective Conan Community. Dann sind wir auch schon im April gelandet, nachdem die Hüte abgesetzt wurden, die Feierhüte und abgemacht wurde. War dann der April und da konnten wir gleich mal ordentlich lachen, denn am 1. April kam unser April-Scherz zwar nicht so gut wie der aus dem letzten Jahr mit Sailor Moon. Oh, also Kevin wird sich erinnern. Aha. Aber trotzdem eine sehr interessante News mit der Ankündigung, dass wir ein neues Projekt starten, neben Conan Wiki, Conan Forum, Conan Wiki News. Ich bin durcheinander gekommen. Die damals ja noch anders hießen übrigens. Ja. Da kommen wir aber später noch zu. Conan minus Wiki. Detective Conan minus Forum, Detective Conan minus News. Ich kann die Verweise noch. Hatten wir angekündigt, dass es ein neues Projekt, ein viertes Projekt dazukommen sollte, das Inuyasha News heißt. Weil Detective Conan damals durch Inuyasha ersetzt wurde bei Viva. Hatten wir uns gesagt, ja, machen wir das mal. Und wir hatten noch eine zweite Meldung als April-Scherz rausgebracht, die dann als echt abgekauft wurde. Da alle dachten, dieser April-Scherz mit Inuyasha News wäre der einzige, haben sie unsere andere Meldung über ein Interview mit Aoyama, das gar nicht geführt wurde, als echt wahrgenommen. Ja, ja, da waren ja auch einige Details bei, die der Wirklichkeit entsprachen. Genau, ich habe es versucht so zu formulieren, also Kevin hat es nicht formuliert, spoilerfrei will er ja bleiben, dass das nicht auffliegen könnte, und es ist mir tatsächlich gelungen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Mal gucken, was wir denn nächstes Jahr auf dem Kasten haben. Ich kündige schon mal voran, wir machen gar keinen April-Scherz. Nee, da kommt keiner. Nee, den gibt's nicht. Das ist ja langweilig, ne? Also macht ja jeder. Ja, April-Scherze, wie ausgelutscht. Gut, Mai ist dann gekommen. Oh. Da hatten wir den Charakter-Contest Nummer 4, der wie gewohnt am 4. Mai startet. Und da hatten wir seit langer, langer Zeit, seit etlichen Jahren mal wieder einen Livestream vom Conancast, den ich umwerfend fand. Also ich war schon erstaunt. Absolut genial. Also mein lieber Mann, wer den noch nicht gesehen bzw. gehört hat, geht auf unseren YouTube-Kanal Conan News. youtube.com/ConanNews. Richtig, erkannt die Verweise noch. Genau. Einfach hören, genießen, miterleben, das war wirklich, also... Ist zwar nicht mehr so aktuell, aber trotzdem kann man sich das auf jeden Fall mal anhören. Schadet in keinem Fall. Ja, der Charakter-Contest endete damit, dass erstmalig Shuji Akai, der eigentlich immer als Publikumsheld gefeiert wurde, diesmal das erste Mal gewinnen konnte. Da, ja, sage ich doch nochmal herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht, ob er seinen Thron verteidigen kann oder ob er die Krone vielleicht an Subaru Okiya weitergeben muss. Ja, aha. Es gab ja auch eine Neuerung diesmal im Finale, und zwar hatten wir ja dieses 4-gegen-4 Finale. Hat mir auch sehr gut gefallen. Mich auch, vor allem da wir auf dem Japan-Tag noch über das Halbfinale und Finale gesprochen hatten, wo alle davon ausgegangen sind, dass es ein Finale oder Halbfinale mit jeweils zwei das Teilnehmern gibt. Das haben wir beide dann noch da zugeflüstert da. Und wir haben es natürlich nicht verraten. Nö. Und ja, alle waren dann erstaunt. Fand ich auch mal sehr schön. Dann, wie gesagt, der Japan-Tag auch noch im Mai, oder war es schon Juni? Irgendwann dort. Nee, im Mai war. Im Mai war, okay. Dort haben wir uns alle nochmal getroffen, bisschen Düsseldorf unsicher gemacht, ein schönes Feuerwerk gesehen, paar drei nette Tage miteinander verbracht, die wirklich wundervoll waren, und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ja, dann kam im August ein neues Projekt, was ein altes Projekt gleichzeitig war, nämlich hatten wir mal vor langer Zeit eine Art Wort zum Sonntag gestartet, also ein Kommentar, den wir einfach spontan geschrieben haben, und die Idee haben wir wieder aufgegriffen. Und tatsächlich hatten wir diese Idee auch dann weitergeführt, also mehrmalig aufgegriffen. Die kam auch dann ziemlich gut an beim Leser. Und in unregelmäßigen Abständen ist auch erschienen. Und ja, ich denke auch 2014 werden wir die Chance haben, wieder Kommentare zur Serie, sei es über Viva, den Anime allgemein, den Manga, ein paar Worte rauszulassen, die witzig sind, lustig sind oder gar total daneben sind. Genau, ja. Ich hatte ja eigentlich mal in Angriff genommen, jeden Sonntag entweder einen Conancast oder ein Wort zum Sonntag rauszubringen. Aus dem Projekt ist leider nichts geworden, aber wir arbeiten weiterhin daran, auch weiterhin Worte zum Sonntag herauszubringen. Ja. Ist immer sehr nett, finde ich, weil man auch mal eine schriftliche Meinung hat, nicht nur die im Conancast, wenn man sich nicht so gerne Podcasts anhört. Werdet ihr jetzt gerade nicht hören, wenn ihr den Podcast nicht anhört. Also eine persönliche Meinung, die man nicht erst hören muss, sondern auch mal... keine sterile News, keine professionelle Meldung. Einfach mal, was wir denken. Genau. Vor allem kann man das schriftlich auch häufig bissiger formulieren, wie Kevin ja schon sagte. Ja, ja. Und demnach beim Podcast leiert man manchmal ein bisschen spricht um den heißen Brei herum und kommt dann erst im Wort zum Sonntag zum eigentlichen Thema, was man denn wirklich sagen möchte. Das ist immer sehr schön, und wir schauen mal, ob wir das nicht wieder aufgegriffen kriegen. Mit Sicherheit. Also ich bin guter Dinge. Ja, Conancast kommt eigentlich so in etwa, also News-Podcast kommt ja jeden Monat raus, und dann kann man eigentlich pro Monat noch einen Themen-Podcast dazu rechnen, wie wir es ja auch dieses Jahr schon im Regelfall hatten. Genau, im Oktober war dann der 3. Oktober, wer es glaubt oder nicht, da hatten wir zum Tag der Deutschen Einheit einen großen URL-Umzug. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Das ist ja dein Projekt gewesen. Ja, unser Projekt, ja. Also tatsächlich zum Tag der Deutschen Einheit dachten wir, Wie wäre es, wenn wir auch uns etwas mehr Einheit geben? Die großen Namen, Detektiv Conan, Wiki, Detektiv Conan Forum, Detektiv Conan News, ja, die wir alle kennen und lieben, genau. Seit 5 Jahren mit Conanpedia davor. Es war ein Problem für uns, oder meiner Meinung nach, oder auch Philipps Meinung nach, es war eine Art Problemzone, dass wir öffentlich aufgetreten sind als Conan News, aber immer diese alten, langen Namen hatte und wir waren nie so richtig zuzuordnen zueinander. Also, dass Conan News auch dieselben Leute sind wie Detektiv Conan News. Deswegen haben wir das alles vereinfacht. Wir sind von nun an Conan Wiki, Conan News und Conan Forum und öffentlich immer noch wie gewohnt Conan News. Das hat uns, finde ich, viel gebracht, auch viel Einfachheit gebracht, viel Bequemlichkeit gebracht. Und ich persönlich finde, die neuen URLs passen gut zu uns, sind locker und ja, sie sehen auch gut aus. Also mir gefallen sie sehr gut. Ich bin überzeugt, dass wir da eine gute Idee hatten und sich das auch wirklich gelohnt hat. Die alten waren einfach eingerostet. Es waren viel zu lange Namen. Es war ja ausgelutscht, sag ich mal. Es war kein Fan-Wiki heißt so. Ihr wisst, was ich meine vielleicht. Ja, es stieß ja auch im Forum und in den Newsblog-Kommentaren bei den Usern, denke ich, auf eine gute Reaktion. Also wir haben ja gute Reaktionen bekommen. Also 99% positiv, ja. Ja, ich bin auch sehr positiv angetan, obwohl ich anfangs noch skeptisch war, was denn diesen Umzug anging. Weil ich mich schon sehr an die alten Namen gewöhnt hatte. Detektivconnor-wiki.com war einfach so ein Markenname, der sich auch schon irgendwo festgesetzt hatte. Dadurch, dass unsere Twitter und Facebook und sonstigen Accounts in den sozialen Netzwerken einfach Conan News hießen, war zwar diese Unstimmigkeit immer da, aber man konnte uns doch irgendwie einigermaßen gut identifizieren und ich hatte nicht den Anreiz gesehen, diesen Wechsel durchzuführen. Aber mittlerweile muss ich sagen, nach den 2-3 Monaten, die jetzt ins Land gegangen sind, habe ich mich wirklich schon an diese neuen URLs gewöhnt und muss auch sagen, ich gebe die alten nicht mehr ein. Ich habe die nur noch als Lesezeichen gespeichert und werde immer weitergeleitet. Aber ansonsten, wenn ich die eingebe, wenn ich mal unterwegs bin, gebe ich immer conanwiki.org ein, weil es einfach relativ kurz ist und man dann gleich weiß, dass man dorthin kommt. Und ConanWiki ist jetzt einfach so ein Stichwort, da weiß man, was damit gemeint ist. Und dass der Detektiv am Anfang fehlt zwar, das haben einige bemängelt, die 1%, die da gemeckert haben, oder vielleicht die kleine Kritik, die es gab, aber mein Gott, irgendwo muss es einen kurzen Namen geben. Richtig. Und DConanWiki wollten wir uns jetzt auch nicht nennen, oder DCWiki, das sind mir dann, also Abkürzungen, schön und gut, aber in dem Fall dann eher doch nicht. Nee. Ja, also auch allgemein, ich bin überzeugt von der Idee, auch von den URLs selbst, weil wir mit diesen URLs auch schon die Kurzvariante haben. Wir haben früher überlegt, ja, mit Bitly Links zu kürzen oder mit anderen Services, die es da gibt. Aber wir haben jetzt schon die Kürzung und klappt super, gefällt mir sehr. Ich bin überzeugt von unserer Idee, absolut. Ich finde die URLs toll, möchte sie selber nicht mehr hergeben oder beziehungsweise eintauschen gegen die alten. Ja gut, dann kommen wir direkt mal zum deutschen Anime, wenn es zu unserer Detective Conan Community nichts weiter zu sagen gibt. Und schauen mal... Nee. Okay, dann nicht. Und schauen mal, was denn so bei Viva und Kase passiert ist. Das sind ja die beiden großen Namen, die man bei Detective Conan so beachten muss. Neben RTL 2, die ja Anfang des Jahres mehr oder weniger ausschieden. Und da haben wir im Januar zunächst die Meldung, dass Viva weiter verhandelt. Wir sind ja aus 2012 mit dem Stand gekommen, dass Viva sich um neue Folgen kümmern möchte und dass Detective Conan dort weiterhin läuft im zweiten Durchgang noch. Das ist auch schon relativ lange her. Ja, tatsächlich. Als die Ausstrahlung dann zu Ende war, holte man Inuyasha ins Programm rein und schmiss Detektiv Conan raus, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angekratzt. Und zeitgleich ging da auch die Ära von RTL 2 zu Ende, was die Anime-Serien anbelangt. Das heißt, im Fernsehen, ja. Genau, ja, es gab ja das Anime-Portal, oder gibt's immer noch online. Aber im Fernsehen gibt's eben keine Serien mehr. Bei Viva gab's auch kein Detektiv Conan mehr. war eher so eine trostlose Zeit damals. Wir haben uns trotzdem recht herzlich bei Viva bedankt, dass sie die Folgen nochmal gezeigt haben, 666 Folgen ausgestrahlt haben. Und das ist doch eine große Leistung und man konnte damals schon den dritten Durchlauf sozusagen erriechen und auch neue Folgen irgendwo schon in greifbarer Nähe ja, wahrnehmen, wenn man denn zu viel also, geguckt hat wie Kokoro. Ja, ich sag's mal so, wir haben ja diese Verhandlungsnews auch gehabt und haben die auch aktuell leider immer noch ja so ziemlich genau so. Was aber zu sagen ist, im letzten Jahresrückblick haben wir schon so erwartet, dass wir ja nichts bekommen 2013. Ich denke aber persönlich, dass 2014 tatsächlich Chancen bestehen. Also wenn nicht Viva, dann macht ProSieben Max das Rennen. Da bin ich mir mittlerweile schon ziemlich sicher. Also persönlich. Ich glaube, 2014 haben wir etwas zu erwarten, was... Das kommt aber noch später noch im Ausblick. Also erstmal der Jahresrückblick an sich. Beziehungsweise, wir müssen auch mal bei Kase schauen. Da wurde ja im April angekündigt, dass es einen Detektiv-Conan-Kalender für 2014, nicht wahr, Kevin, geben soll. Ja. Mit recht netten Motiven, der allerdings nicht wirklich der Hit war, wenn ich das mal so sagen darf. Also ganz nett gemacht, aber nicht unbedingt... An die japanischen Originale kommt ja nicht dran. Also, es ist nett gemacht, aber nicht unbedingt ein Muss in jeder Detektiv-Conan-Sammlung, sag ich mal so. Aber nett ist er wirklich. Also, ich hab mir genauer angeschaut, auch jetzt in letzter Zeit, weil ja das Jahr schon so ziemlich vorbei ist. Und er gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Nur die Motive, die halt ausgewählt sind, die stammen ja aus der... Zeit. Ja, aus der Urzeit von Detektiv Conan, sag ich mal. Ja, wobei... ja, ja, darauf wollte ich anspielen. Wobei man... Ja, man muss es ja so sehen, im Prinzip ist ja Conan Merchandise in Deutschland eher selten vertreten und mit dem Kalender, fand ich, ging man da schon einen guten Schritt halt. Stimmt, ja. Ja, ist ein netter Schritt, aber der große Durchbruch ist nun nicht. Also Kalender gab es nochmal von etlichen Serien und danach gab es bei Kase nie wieder Kalender der gleichen Serie danach. Ich glaube, von den aktuellen Kalendern ist kein Kalender dabei, der schon mal veröffentlicht wurde. Auf jeden Fall gab es im Mai dann noch, nachdem Inuyasha, One Piece und Inuyasha liefen ja nebenher bei Viva und One Piece endete. Dadurch konnte Detektiv Conan wieder ins Programm schlüpfen und da wurden dann oder werden alle 333 Folgen dann nochmal wiederholt seit Mai oder Juni. Ja, nur eben mit dem Problem, dass halt da irgendwas nicht mehr war wie früher. Mittendrin hatte Viva Opening und Ending gekappt. Ja, unfassbar, oder? Was war da los? Ja, das können wir euch gleich mal sagen. Laut Viva wäre nämlich die Quote schuld an den Wettklassen der Openings. Nach einem Zurückrudern hat man jedoch später wieder bestätigt, ja, es ist die Quote und ohne Opening bzw. Ending wären die Zuschauerzahlen größer. Aber während eines Zwischenvergleichs, den ich erstellt habe zwischen der aktuellen Ausstrahlung und derselbigen im letzten Jahr, also noch vom zweiten Durchlauf, tatsächlich war die Quote um ein Minimum gestiegen, also ja, Viva hat recht. Allerdings kann ich so nicht sagen, ob es die fünf Leute wirklich wert war, wunderschöne Melodien aus der Kindheit eines jeden Manga- und Anime-Fans rauszuschneiden. Ja, nein, eher nicht. Es sind ja eben nur Stichproben, die da gefällt werden. Von daher kann man eh gar nicht so genau sagen, ob diese Einschaltquoten denn so genau stimmen. Und ob es denn die Openings sind, die da irgendwo einen Einfluss haben, ist natürlich auch sehr weit hergeholt. Dass man jetzt sagt, oh, da ist kein Opening, mir gefällt das nicht mehr oder mir gefällt es dadurch besser. Man müsste natürlich auch zu dem Zeitpunkt sagen, welche Serien liefen denn zum anderen Zeitraum? Also wenn da gerade Topmodel, Wetten, das irgendwie Aktenzeichen XY, dass dann weniger Leute mit Conan einschalten, ist ja dann schon beinahe wir klar. Wir hatten doch auch eine Umfrage zu dem Weglassen des Openings gemacht, da kam doch... Genau, Wir hatten viele, viele, wir hatten schon über 3000 Stimmen. Wir haben diese Viva auch präsentiert. Die haben sie auch akzeptiert, gesehen. Aber ja, die Entscheidung war wohl fest oder ist fest. Ja, nach aktuellem Stand immer noch. Also, da wird sich auch vorerst nichts ändern. Also, Openings, Endings, die sind einfach weg. Punkt. Wer bei uns im Blog mal schaut, wird auch merken, wir haben uns da sehr intensiv mit Viva auseinandergesetzt. Ja. Und mal gefragt, was denn dann los ist. Haben zig Meldungen, wo sie hin und her rudern. Und so klar ist da eigentlich überhaupt gar nichts. Klar ist nichts, nein. Schade eigentlich. Ich meine, Viva gehört zu einem, oder ist ein riesiges Unternehmen. Und dass man da, also... Irgendwie mangelt es da entweder am richtigen Personal, was ich gar nicht sagen möchte, weil die Leute echt nett sind bei Viva, aber die Kommunikation zwischen den Abteilungen, die scheint da nicht ganz zu stimmen. Ja, dafür hatten wir im Mai was anderes zu feiern, und zwar wurde der 16. Film offiziell angekündigt. Das ist auch mal eine Hammermeldung. Ja, super, also der 16. Film, wir haben ja schon erwartet, ja, der Release der früheren Filme war ja immer... auch so, den Mai, Juli rum, und wir haben natürlich gehofft, ja, ob der 16. wieder an vorige Erscheinungen anknüpfen kann. Leider jedoch hat sich dieser ebenfalls, ja, auf den August erstmal aufgesetzt, aber dann wurde er verschoben, und im Oktober kam dann der Film raus, nochmals verschoben, aber er kam, er hatte eine wundervolle Synchronisation. Ja. Zum 16. Film noch zu sagen, er hat ja einige Neuerungen mitgebracht, wie die 5.1 Tonspur. Genau, ja. Und wieder mal auf Blu-ray veröffentlicht. Wir hatten ja, ich hatte im letzten Jahresrückblick im Ausblick auf dieses Jahr, also auf 2013 noch gesagt, dass ich mit einem Release im Mai rechne, weil das vorher auch so war, dass es jetzt nicht so geworden ist. Wir gehen mittlerweile alle, glaube ich, schon davon aus, dass der Ende des Jahres jetzt mittlerweile kommt. Also Film 17 wird wahrscheinlich auch Ende 2014. August, September, Oktober, ja. Ja, irgendwo da. Als der Film in der Vorbestellerphase war, bei Amazon, hat er es tatsächlich auf Platz 1 der Anime-Charts geschafft. Auf Platz 3 war die Blu-ray-Version. Ja. Das fand ich richtig toll. Und es war ziemlich beeindruckend. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Conan einen so großen Zulauf, und das nur bei Amazon, ne? Also, das sind ja nur die Amazon-Verkäufe mit einberechnet, so einen großen Zulauf bekommt. Wobei ja One Piece noch eine große Konkurrenz war, die nebenher lief. Also Hut ab von Detective Conan. Gut, im Juli kam dann noch ein neuer Konkurrent von Viva daher. Das ist nämlich ProSiebenMax, der auch ein breites Spektrum an Anime-Serien aufbot oder aufbietet noch immer. Der wurde dort ins Leben gerufen, ist mittlerweile auch frei empfangbar. Also dort unbedingt mal reinschauen, wenn ihr Anime-Fans seid. Abseits von Detective Conan, die Serie läuft da ja leider nicht. Könnte eventuell aber noch im kommenden Jahr passieren, da kommen wir später zu. Zudem wurde der Super Samstag zurückgeholt mit 5 Folgen am Stück. Detective Conan bei Viva. Viva, genau, ja. Fand ich auch sehr schön, dass er zurückkommt. Ich habe den zwar bisher noch nicht so häufig gesehen, aber... Also gelegentlich schalte ich tatsächlich ein. Es ist manchmal etwas zu viel des Guten, aber es ist eine schöne Sache. Also wenn man weiß, hey, da ist ein TV-Sender, der Conan wirklich mal einfach laufen lässt. Ja, wenn man merkt, dass da steckt richtig was hinter Detective Conan dahinter, dass sie wirklich was, dass sie Detective Conan mögen, verbreiten wollen, zeigen wollen, ausstrahlen wollen. Zwar ohne Opening, aber immerhin Detective Conan. Genau, im Oktober war es dann endlich soweit, da wurde der 16. Film veröffentlicht, nachdem er zunächst verschoben wurde. War ja für Anfang des Monats angekündigt, aber dann kam er doch Ende des Monats, so war es, glaube ich, oder? Ja, genau. Am 27. Oktober oder 28. Oktober. Um den Dreh, ja. Ja. Gut, und damit war es ja auch praktisch schon um. Film 16 ist da. Was wir aus 2013, also so beim deutschen Anime, mitnehmen können. RTL 2 ist ausgestiegen aus dem Programm. Keine Detective Conan mehr bei RTL 2, auch nicht auf der Online-Plattform. Das ist besonders bemerkenswert, ja. Viva hat den zweiten Durchlauf beendet, hat ein bisschen Detective Conan nicht gezeigt. Dann kam der dritte Durchlauf mit dem mit der Opening-Frage, die immer noch alle beschäftigt. Nicht mehr so doll, aber trotzdem. Naja, die Frage haben wir dann exklusiv klären können. Aber klar, beschäftigen tut sie uns immer noch, weil wir sie einfach vermissen. Sie sind Teil von unserem Kindheit, Teil von uns. Und vor allem Teil von Detective Conan. Genau, ja. Zudem gab es noch einen Kalender, den wir hier fälschlicherweise im Anime einsortiert haben, weil er auch nicht so wirklich zum Manga passt und quasi mehr in die Anime-Sparte gehört. Und Film 16 wurde angekündigt und veröffentlicht, was ich auch sehr nett finde. Gut, zum deutschen Manga steigen wir dann mal über. Da hatten wir eher weniger News im Vergleich zum deutschen Anime. Ist aber auch klar, weil bei Viva und Kaze eigentlich immer eine große Menge anzukündigen ist, eine Menge passiert. Im deutschen Manga ist ja eher so, EMA kündigt einen Manga an, dann wird er veröffentlicht, wird drüber gesprochen, fertig, sozusagen. Ja. So hatten wir Anfang des Jahres noch die letzten beiden Kaito Kid Bände im Januar und Februar. Ja, Wahnsinn. Muss man sich mal vor wir Augen führen. So vor, als wären sie noch letztes Jahr gewesen. Man hat die irgendwie schon ganz vergessen, so traurig das sein mag. Ja, also die sind so lange her. Und dann kam im März die Special Black Edition, sowie die Special Romance Edition im Juni, also noch zwei Sonderbände. Also die Special Black Edition, absolut empfehlenswert. Also mein lieber Mann, da pinkelt ihr euch in die Hosen, ich sag's euch. Die hatte ja auch auf dem auf der Verkaufsliste fürs Jahr 2013 vorläufig einen Platz unter den Top 10 eingenommen. War doch so. Ja, so war, ja, so war es. Und es war auch beeindruckend, es war aber auch verdient. Also, wie gesagt, ich bin begeistert vom Band. Unseren Podcast, zum Beispiel zum Kaito Kid 3-4, zu den Sonderbänden, findet ihr ja alle auf unseren Seiten. Genau, ja. Und auch zu den regulären Bänden. Ja, klar, natürlich auch. Da sind ja auch einige erschienen. Es ging im April los mit Band 75, dann August 76, Oktober 77 und jetzt im Dezember der Band 78, auch der Kracherband. Damit ist der Höhepunkt sozusagen jetzt erreicht und wir sind gespannt, wie es dann weitergeht. Band 79 und 80 sind ja auch schon angekündigt, da kommen wir dann später zu. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 4 neue Bände in diesem Jahr. Ist auch eine sehr schöne Zahl, wie ich finde. Man kann ja mal durchblättern, wenn ihr die Bände gerade irgendwo liegen habt und die auch gekauft habt, was in diesem Jahr alles passiert ist. Da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Dann weiß man auch, was in diesem Jahr wirklich alles veröffentlicht wurde. Ich meine, Amuro ist bei der Haupthandlung dazugestoßen. Dann gab's, was gab's denn alles? Die Dreierfrage mit Amuro, Sera und Okia bezüglich Bourbon. Dann gab's bei Band 77 noch einen großen Kracher und auch in 78 einen sehr großen Kracher. Also eine Menge passiert und ich denke, der Lieblingsfall ist eigentlich relativ eindeutig. Also meiner ist auf jeden Fall sehr eindeutig. Baumkuchenfall. Und das ist der Fall aus Band 76, wo die Detective Boys, ach nein, Spaß beiseite. Das ist der Mystery Train Fall aus Band 78. Der ist einfach umwerfend genial gemacht. Also, da hat Aoyama wirklich ein Meisterwerk, erschaffen. Da würde sich Agatha Christie freuen, wenn sie diesen Fall lesen könnte, glaube ich. Ihm hast du kein Lächeln zugeschickt, ne? Habt ihr auch Lieblingsfälle aus, dem Jahr 2013 beim Detective Conan Manga? Ja, absolut. Genau wie du, Band 78, der Mystery Train Express Fall, ja, ganz klar. Ja, ganz klar. Olli? Wie gesagt, der Mystery Train Fall ist einfach das Nonplusultra, weil es kommt einfach, wie gesagt, die Organisation kommt drin vor, es wird viel aufgeklärt, was man vorher noch nicht wusste und so, also das ist auf jeden Fall der Fall des Jahres. Allerdings gibt's ja auch noch in den anderen Bänden auch noch einige erwähnenswerte Fälle, zum Beispiel der Fall um die Entführung von Takagi. Definitiv. Aber der Fall des Jahres ist wirklich der Mystery Train. Genau, wenn der nicht rausgekommen wäre, wäre die Auswahl schon eingeschränkter. Da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, welchen Fall ich nehmen sollte. Müsste mich ja wahrscheinlich auf irgendeinen Fall mit Subaru Okia stützen, aber zu der Situation komme ich ja leider vielleicht nicht. Vielleicht der Triologie, vielleicht der Fall die Frage mit, wer ist Bourbon, Okia, Sera oder... Der war auch sehr gut gemacht, ja. Vor allem auch falltechnisch, fand ich. Aber gut, dann sind wir auch soweit mit dem deutschen Manga schon durch. Das war ja recht schnell abgehandelt, was es hier so zu erzählen gab. Wie gesagt, 4 Bände, ja, zwei Sonderbände, mal, ne? 2 Kaito Kid Bände, also 8 Manga-Bände in 12 Monaten. Eine reife Leistung, EMA. So kann's gerne weitergehen. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zur Glaskugel, was im Jahr 2014 denn so alles passieren könnte, was wir erwarten. Ich sag mal vorweg, bei Viva erwarte ich relativ wenig. Allein aus dem Grund, dass ich mich da mehr freuen könnte, wenn es wirklich eine Meldung geben würde, dass es neue Folgen gibt. Ansonsten bei Kase erwarte ich, wie gesagt, den 17. Film, der Detektiv auf hoher See im Herbst, sage ich mal, so grob, dürfte angesiedelt sein, also September, Oktober. Und ansonsten erwarte ich nicht wirklich viel, sage ich mal. Und bin gespannt, was alles so kommen dürfte. Bei ProSieben Max bin ich skeptisch, ob die Detektiv Conan aufnehmen, glaube ich eher nicht. Ich glaube, Detektiv Conan bleibt weiterhin bei Viva. Mhm. Olli, was ist deine Einschätzung? Ja, wie gesagt, also es ist schon ins Wanken geraten, muss ich sagen. Also als ich die Folgen bei Viva gesehen habe mit dem ungeschnittenen Versionen, hatte ich Hoffnung, dass die neuen Folgen halt kommen. Aber dadurch, dass Viva jetzt halt die Openings und Endings gestrichen hat und schon beim dritten Durchlauf ist und die Verhandlungen wirklich sich ziehen, habe ich da auch kein gutes Gefühl bei und bin mir auch nicht sicher, ob dieses Jahr, ob nächstes Jahr dann neue Folgen mit Detektiv Conan kommen. Bei ProSieben Max weiß ich noch nicht, könnte ich mir vorstellen, dass wenn Viva Conan abgibt, dass das dann bei ProSieben Max landet, aber da kann man ja auch noch nicht wirklich großartig viel zu sagen, weil ProSieben Max muss sich ja jetzt erst etablieren sozusagen. Ja, wobei ich finde, unter Anime-Fans hat sich ProSieben Max auf jeden Fall schon etabliert. Mein Ausblick hinsichtlich des Animes in Deutschland, ich spüre, dass wir was bekommen. Also, ich rechne 2014, egal wann, 2014 passiert was. Neue Folgen, also, Viva oder ProSieben Max, da kommt was. Ich spüre es, es juckt in meinem kleinen Zeh, ja. Wenn der kleine Zeh mal nicht lügt. Wenn der kleine Zeh mal nicht lügt, ja. Der lügt selten. Und wenn er lügt, dann kommt er ab, so. Auf jeden Fall, ja, ich bin positiv gestimmt, komischerweise. Ich glaube daran, aber zum Glaskugel gehört ja nicht nur der deutsche Anime, auch der deutsche Manga. Angekündigt sind ja Band 79, die Kinder vielleicht können, für April, Mai und Juli, Band 80 dann noch. Und Band 80, genau, dankeschön. Und auch da, denke ich, haben wir wieder ein breites Spektrum bisher, vor allem im Sonderband. Bekommen wir wieder einen neuen Sonderband. Ich war mir nicht sicher, nach dem Test, also Conan vs. Kaito Kid war ja eher so eine Art Testanlauf, aber nach der Special Black Edition kam ja schon ganz schnell die Special Romans Edition. Jetzt kommt auch schon für 2014 wieder ein neuer Sonderband. Also ich denke auch, dass wir 2014 noch einen Sonderband abseits des Conan-Sonderbands bekommen. Das kann gut sein, wenn es genug Material dazu gibt in Japan. Da muss man erstmal sehen, wie viel denn dort vorgelegt wurde, wie viel man verwenden kann, wie viel ja auch gekauft wird. Bei den Short Stories hatte EMA ja schon gesehen, da lässt sich nicht viel mitmachen. Die wurden ja wieder eingestellt. Ansonsten, ja, ein neuer Sonderband kann gut sein. Auf jeden Fall, neben diesen zwei Bänden erwarte ich noch mindestens einen dritten, wenn nicht sogar einen vierten Band hier in Deutschland. Also für April und Juli. Ja. Da könnte man am Ende des Jahres auf jeden Fall noch einen weiteren bringen. Mindestens, ich sag mal für September vielleicht Band 81 und dann Band 82 im Dezember. 82, ja. Oder aber vielleicht eben noch ein Sonderband. Ich weiß nicht, wie genau die da kalkulieren, weil. Oder alles. Aber EMA macht ja gerne. Ich sage 4 Bände und 2 Sonderbände wird's geben. Dann haben wir 6 Bände, alle 2 Monate ein. Schnitt. Sind die beim alten Rhythmus wieder angekommen? Wie steht ihr denn zu der Meinung, dass es eventuell einen neuen Kaito Kid Band geben würde? Es gab ja in Band 4 diese Ankündigung, wenn man sie so nennen will. Ja. Aber dazu gibt's im japanischen Manga kein Original. Genau, also es gibt ja nur 2 Kapitel von einem 5. Band. Und bevor sich da, also EMA wird da kein so ein Papierwisch rausbringen für 5 Euro oder 6,50 oder was. Okay, gut. Ich würde sagen, wir starten dann direkt weiter mit dem japanischen Anime, wo Kevin am Anfang gerne noch dabei bleiben möchte, bis wir dann wirklich zu den Spoiler-Bereichen kommen. Da hatten wir zunächst die Meldung, also es gab relativ wenig Meldungen, es gab einige neue. Haltet euch alle fest, Openings die Meldung, die Philipp sagt. Oh, und Endings und die Meldung, die wirklich sehr traurig ist, im April kam Film 17 in die Kino. Nein, Garnet Crow hat sich leider im Juni 2013 getrennt und wird jetzt getrennte Wege gehen. Vielleicht kommt noch mal ein einzelnes Mitglied zurück zu Detective Conan. Ja. Bisher ist nichts dergleichen bekannt. Traurig. Also sehr schade. Ich war schockiert, ehrlich gesagt. Garnet Crow gehört zu meinen, oder ist meine absolute Lieblingsband. Meine absolute, ja, Lieblings-Conan-Band. Also bessere Openings, bessere Endings, die gibt's nicht. Von Mike Kuraki vielleicht noch? Oder Beast? Mike Kuraki hat Beast, ja. Es gibt tolle Bands noch, aber... Ja, klar. Garnet aber Garnet Crow ist eine eigene Nummer. Ultra. Punkt. Ich meine, wir kennen die Lieder As The Dew, Mystery. Ja, vorbei. Eine sehr Ära. Sehr traurig, ja. Man muss es auch eine Ära nennen, ja. Vielleicht gibt es eine Wiedervereinigung. Kann ja gut sein. Ja. Dann hatten wir noch die Ankündigung, im April kam ja der 17. Film in die japanischen Kinos. Detektiv genau. auf hoher See heißt der. Den erwarten wir auch für kommendes Jahr, hatten wir gesagt. Und gleichzeitig wurde neben dem 18. Film für nächstes Jahr auch noch ein Le Pen Film für Dezember angekündigt, der jetzt schon in den Kinos läuft. Und finde ich sehr nett, dass es einen Le Pen Crossover Film gibt. Genau, super, ja. Da ist bisher noch nichts für Deutschland angekündigt, aber wir halten euch auf dem Laufenden, wenn da was passieren sollte. Ich glaube auch 2014 nicht, dass der kommen wird. Nein, ich auch nicht. Aber möglich ist, wie gesagt, alles. Bisher ja. Genau, ja. Und bezüglich des 18. Films sind jetzt auch schon einige Trailer rausgekommen oder heiße Informationen dazu, dass es wahrscheinlich ein FBI-Film werden wird. Deutet sich auf jeden Fall alles daraufhin an. Wäre ein Wunder, wenn es das nicht mehr würde. Ja. Und damit möchte ich mich auch von Kevin verabschieden und allen Zuhörern, die den japanischen Spoiler-Teil nicht mehr miterleben wollen. Die können gerne am Ende nochmal zuhören, wenn ich in die Verweise nochmal mache und das Outro eingespielt wird. Ansonsten fahren wir gleich hier mit dem Spoiler-Teil fort und ich bedanke mich bei Kevin und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für den Jahresrückblick, auch vielen Dank fürs Zuhören. Danke Olli, danke Philipp. Guten Rutsch, Kevin. Guten Rutsch. Okay, gut, dann kommen wir mal zum japanischen Anime an sich, was dort in den Episoden im Fernsehen, das gibt's ja auch noch, so passiert ist. Da hatten wir die Episoden 681 bis 723. Das sind ganze 43 Episoden, die in Japan neu liefen. Davon waren 20 Episoden Filler-Episoden und es gab zudem noch 7 remasterte Folgen, wo alte Folgen nochmal mit neuem Bildmaterial, also 16 zu 9, neu aufgelegt wurden und nochmal gezeigt wurden. Und zudem gab es, glaube ich, eine Pause, eine Woche lang, als irgendwas ein Jubiläum hatte, wo es eine Sondersendung gab oder so. Dort fiel Detective Conan aus, war glaube ich im letzten Jahr. Ja, falltechnisch ist glaube ich in etwa das passiert, was in den letzten Manga-Bänden auch passiert ist. Das heißt, wir haben den Fall mit Schaum, Dampf und Rauch, Yusaku Kudos ungelöster Fall, dann den großen Mystery Train Fall mit Auftakt und dann noch ein paar Filler-Episoden hinten ran, soweit eigentlich der aktuelle Stand. Und der Heiji-Vampir-Fall kam dann eben noch. Soweit aber eigentlich genau das, was so in den Bänden, 76 bis 79 so passiert. Ja, haupthandlungstechnisch ging es vor allem der Mystery-Train-Fall auch dort relativ stark voran. Und was noch für Brisanz sorgte, war der neue Zeichenstil beim japanischen Anime, der vor allem in den Mystery-Train-Episoden 701 bis 704 Einzug fand. Wurde auch sehr stark von Fans im Forum bei uns kritisiert wurde, was ich an sich verständlich finde. Aber ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile an den neuen Zeichenstil gewöhnt und finde ihn auch an sich nicht schlecht. Mal was Neues auszuprobieren, können ja nicht immer noch so aussehen wie Episode 1. Das wäre irgendwann noch komisch. Ja, was die Umsetzung der Folgen anbetrifft, weiß ich nicht so recht. Also die Filler-Episoden waren recht dürftig, allesamt. Da gab es wirklich keinen herausragenden Fall, wie ich fand. Und bei den Anime-Episoden an sich, die aus dem Manga stammen, da fand ich den Mystery Train-Fall natürlich wieder am allerbesten. Der war wirklich grandios von den Folgen, die ich gesehen habe. Und den sollte sich auf jeden Fall jeder mal anschauen, da der ja wichtig ist auch für den weiteren Verlauf der Handlung, ganz klar. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also der Mystery Train wurde ja auch schon damals im japanischen Manga sehr hoch gelobt, zu Recht auch. Und jetzt hatten wir dann die Anime-Umsetzung. Und ja, man wurde vielleicht, also die Anime-Umsetzung war vielleicht nicht so, wie man sie sich hundertprozentig vorgestellt hat. Aber auf jeden Fall auch der Fall des Jahres im Anime, weil, wie gesagt, auch hier, es geht um die Organisation und ja, da wird wieder viel aufgeklärt und man erfährt, wer Bourbon ist, das darf ich ja hier jetzt sagen. Und damit ist schon mal ein großer Teil der Handlung sozusagen aufgedeckt, aber eben auch noch nicht alles. Ja, genau. Hast du noch irgendeine Filler-Episode, die dir besonders im Ohr geblieben ist oder in den Augen hängen geblieben ist irgendwo? Nee, ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Also es gab so ein paar Füller-Episoden, ich sag mal, die würde ich in die bessere Schublade einsortieren, zum Beispiel die mit den Oni-Masken. Aber es gab dann eben auch so Fälle, die ja waren sozusagen eher in die andere Richtung, wo man die man sich wirklich nur einmal anguckt und dann nie wieder, so zum Beispiel das mit dem Ticket da, was erst letztens lief, oder auch so die Zerstörung des Blumenbeetes oder so. Ja, naja, okay. Es muss irgendwas im Fernsehen laufen, deswegen gibt es die Filler-Episoden, also, ja. Ja, aber wie gesagt, es liefen auch schon mal spannendere und bessere halt. Ja, das auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was die Anime-Produzenten 2014 vorhaben. Ja, manchmal gibt's ja auch noch so lustige Stellen in den Füller-Episoden, aber irgendwie hat man die dieses Mal auch vermisst. Leider ja, leider ja. Ja, im Anime erwartet uns nächstes Jahr auf jeden Fall sehr viel Sera und nochmal Sera, denn dann werden die ganzen Manga-Fälle rund um Sera alle in den Anime übersetzt, beziehungsweise umgesetzt, ausgestrahlt, was auch immer. Und da dürft ihr auf jeden Fall euch auf viel Sera freuen oder auch nicht freuen, je nachdem, wie ihr zu Sera eingestellt seid. Und dann sind wir beim japanischen Manga angekommen und da ist ja auch einiges passiert im letzten Jahr. Wir haben dort einige neue Manga-Bände auch bekommen. In 2013 angefangen erst im April mit einem 4-Monats-Rhythmus diesmal. Der Band 79, der ja für nächstes Jahr in Deutschland angekündigt wurde. Band 80 dann im Juli und Band 81 im November, also diesmal nur 3 Bände erstaunlicherweise, obwohl es normalerweise eigentlich 4 sind. Ja, jetzt 3 Bände und zudem gab es noch ein Organisationsbooklet zu Band 80, ein Le Pen-Sonderband wurde veröffentlicht und wer noch mehr wissen will, im Mai gab es noch eine Unterstützung der Shoujo-Serie Nasotoki wa Metante Hime. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sonst verbessert mich gerne in den Kommentaren. Klang aber gut. Dann schauen wir mal, was bei den Kapiteln so alles passiert ist. Da sind ja auch etliche rausgekommen, nicht wahr, Olli? Ja. Wir haben ja die Kapitel 844 bis 882 veröffentlicht, also ganze 39 Kapitel in 52 Wochen. Zeitgleich haben wir noch 13 Fälle, Fall 243 bis 255, also auch eine ganze Menge an verschiedenen Fällen, die man hier durchlesen kann. Fallinhaltstechnisch ist jetzt nicht gerade so viel passiert, möchte ich mal sagen. Wir haben ja damit angefangen mit 844, also dem Obst des Tages. Da war ja noch alles mehr so im Unklaren. Seitdem wurden sehr viele Rätsel über Sera aufgeworfen. Ja, angefangen hat es, glaube ich, in dieser Show damit mit ihrem Eckzahn, oder? Genau, ja. Der war Ende des letzten Jahres und Anfang diesen Jahres. Dann ging es ja weiter mit Jody und Conan und Bourbon nochmal und Wermut, die sich da alle getroffen haben und gegenseitig übers Ohr gehauen haben mit ihren Verkleidungen und was da nicht alles war. Das fand ich, ist mein persönlicher Lieblingsfall aus diesem Jahr, weil der sehr viel Potenzial hat. Finde den Cliffhanger bei Band 80 und 81 da ein bisschen schade, aber nun gut. Der Fall ist wirklich wunderbar gemacht und mir gefällt er persönlich am besten in diesem Jahr. Gab ja eher nur 3 Kapitelfälle, von daher hier mein persönliches Highlight. Ja, ich habe jetzt so vom persönlichen Highlight gab es jetzt eigentlich noch nicht so großartig wirklich was mich so hundertprozentig überzeugt hat. Also ich sage, es gibt viele gute Fälle, unter anderem der von dir eben angesprochene mit den Jody und Wermut und Bourbon der Fall. Aber ich finde auch die Konfrontation Makoto versus Kaito Kid ganz gut. Und die war sehr lustig, ja. Und die letzten Mysterien jetzt halt rund um Sera und das neue mysteriöse Mädchen, was Sera kennt. Was auch sehr lustig war, war die Konfrontation von Kaito Kid und Makoto. Das fand ich sehr, sehr lustig. Fast so lustig wie Sera gegen Makoto. Also die beiden Fälle mit Makoto waren sehr erfrischend, fand ich, und sehr lustig. Da hat Aoyama auf jeden Fall sehr viel Energie, glaube ich, auch reingesteckt, um diesen Fall interessant zu machen. Schlecht fand ich aber diesen Fall mit der Katze, die dort irgendwie neuen Besitzer finden sollte oder wo der Besitzer gefunden werden sollte. Schwieriger Satz. Der war irgendwo ein bisschen in die Länge gezogen, auch mit 4 Kapiteln. Und an sich auch nicht so klasse, fand ich. Nee, also das ist wirklich schon so ein Fall, das ist sozusagen der Flop-Fall des Jahres. Also da passiert auch nicht sonderlich großartig irgendwas und es kommt einem mehr vor wie eine Füller-Anime-Episode. Ja, genau. Ja, ansonsten hatten wir noch einige interessante Fälle mit Takagi und ganz viele mit Sera, wo es einige halbe Rückblicke gab. Dies und das und jenes. Ein Fall mit Kogoro in der Bar, der auch sehr erfrischend war, wie ich fand. Mit dem Element, dass Kogoro die ganze Geschichte erzählt hat. Fand ich sehr gut gemacht, mal was Neues ausprobiert. Aber an sich auch nicht so der Bringer, aber soweit eigentlich der japanische Manga. Da gab es ja noch den Fall mit der roten Tragödie. Der war auch nicht schlecht, vor allem da Kansuke und Yui und Takaki mal wieder mit dabei waren. Sehr, sehr nett, da mit den drei Polizisten aus Nagano. Dann noch der Heiji-Fall, der nicht fehlen darf, der auch eher so naja war. Und dazwischen noch der Fall mit dem Mädchen, das Sera ähnelt. Der war auch nicht schlecht, wobei ich das Mysterium mit dem Mädchen eher durchwachsen bis unterdurchschnittlich finde, da wir mittlerweile ziemlich viele Mysterien haben, wie ich schon häufig erwähnt habe. Dadurch wird das irgendwie ein bisschen in die Länge gezogen alles und noch mehr verlängert und noch mehr verlängert und irgendwann kann man nicht mehr verlängern. Da ist irgendwann auch mal Schluss, finde ich. Ja, irgendwann sollte dann auch mal eine Aufklärung sozusagen kommen, aber mit der können wir ja jetzt vielleicht in den nächsten Kapiteln rechnen. Genau, ich rechne auch, dass 2014 sehr viel in die Richtung passieren wird, dass dort bei Sera einige Aufklärung reinkommt, dass man weiß, wer sie in etwa ist. Man weiß also durch den Mystery Train Fall schon einiges, aber mehr wurde auch noch nicht wirklich herausgekitzelt. Da muss Conan noch ein bisschen ran oder auch irgendwie eine Rückblende geben, dies, das, jenes. Auf jeden Fall muss jetzt irgendwas kommen, sonst wird das wirklich ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Es wird ja jetzt schon in die Länge gezogen, wie nichts gut ist. Ja, wie gesagt, gab einige nette Fälle, aber es gab auch keinen wirklichen Fall, der richtig Potenzial hatte, um zum Fall des Jahres aufzusteigen. Es waren eher mehr so, naja, Fälle, da muss man sich wirklich zwischen Not und Elend entscheiden, weil es auch keinen Fall gab, der mal 5 Kapitel umfasste, 6 oder noch gar mehr. Es waren immer nur so 3 Kapitel, 4 war, glaube ich, das Maximum. Und da ist dann schon wirklich sehr dürftig, wenn vor allem auch so langweilige Fälle wie der mit der Katze so in die Länge gestreckt werden, das... Ja, das war sogar ein 4-Kapitel-Fall. Ja, in dem Sinne war es das dann auch mit dem heutigen Podcast, mit dem Jahresrückblick. Ich bedanke mich sehr, dass ihr auch diesen Podcast fleißig gehört habt oder meinetwegen auch nur diesen Podcast. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne die anderen Podcasts alle noch anhören, die sind alle noch verfügbar, beispielsweise bei iTunes. Dort sind wir als Conancast zu finden. Ihr könnt uns auf Facebook folgen, eigentlich heißt er Twitter, bei Twitter folgen unter twitter.com/ConanNews. Wir sind jetzt einheitlich, wie ihr erfahren habt. Bei Facebook, facebook.com/ConanNews, youtube.com/ConanNews, ConanNews.org, ConanWiki.org, ConanForum.org. Und damit bedanke ich mich, wünsche euch einen guten Rutsch, alles Gute fürs kommende Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich auch. Vielen Dank für die Treue, die ihr uns in diesem Jahr entgegengebracht habt, dass ihr uns immer fleißig gehört habt und damit wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf dass wir uns dann im nächsten Jahr gesund und munter wieder hören. Wunderbar. Dann drücken wir mal auf Stopp. Ein letztes Mal zur winterlichen Zeit Stopp drücken. Und dazu noch über 621 Stunden Minuten. Oh Mann. Stunden? Wie viele Tage das wären? So ein Gott und für Elb oder was? Ja. Gut, das muss sein, kurz vor Weihnachten. Ist schon nach Weihnachten, ja. Entschuldigung. Achso, ja, ja, Viva oder ProSiebenSat.1, da kommt was. Ich spüre es, es juckt in meinem kleinen Zeh, ja. Wenn der kleine Zeh mal nicht lügt. Der nimmt selten, und wenn er lügt, dann kommt er ab, so.